Hören und verstehen. Hör gut zu. Ordne den Bildern die passenden Wörter zu. A. Die Schublade. B. Das Bett. C. Der Umschlag. D. Das Papier. E. Der Schrank. F. Der Brieföffner. G. Der Stuhl. H. Der Schreibtisch. Georg sagt, dass er zu seinem Lehrer muss. Das ist eine Notlüge, nur eine Ausrede. Ausreden brauchen wir alle ziemlich oft. Auf der Kassette hörst du 6 typische Ausreden. Verbinde sie mit einem passenden Satz. Also gestern Nachmittag hatte ich Fieber. Mensch, weißt du, unser Telefon funktioniert seit gestern nicht. Ich habe mein Heft auf dem Schreibtisch liegen gelassen. Der Hund von unserem Nachbarn lief draußen frei herum. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Ich habe echt zu viele Hausaufgaben zu machen. Ergänze die fehlenden Präpositionen und Artikel. Georg und Hans gehen zur Polizeiwache. Hier spricht Georg mit einem Polizisten. Er gibt ihm das Pulver. Der Polizist schickt es ins Labor. Vor der Polizeiwache wartet Hans. Georg sagt ihm, dass er über den Balkon in Herrn Bayers Wohnung kommen will. Hans bleibt vor dem Haus und wartet. Seiner Mutter sagt Georg, dass er zu Herrn Pest gehen muss.